Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Herzlich willkommen zur neuen Folge Variation Alles wird anders mit Anselm Zibinski und Igor Levit. Und zwar geht es heute um ein pianistisches, musikalisches, kompositorisches Kuriosum par excellence. Es geht um ein Werk, das da heißt Hexameron. Geschrieben nicht von einem Komponisten, sondern Anselm. Von 6 verschiedenen. Konzipiert von Franz Liszt. Über allem steht auch ein bisschen Franz Liszt. Es ist ein Variationswerk über ein Motiv von Bellini aus der Oper Il Puritani. Hat eine auch sehr politische Botschaft, eine sehr pathetische. Anselm wird gleich was dazu erzählen. Dieses Stück ist geschichtshistorisch im Grunde auch ein einzigartiges Werk, weil es auch etwas erzählt. Es erzählt nämlich unter anderem von einer großen Rivalität zweier unglaublicher Pianisten, nämlich Franz Liszt und Sigismund Thalberg. Es geht im Grunde um eine Art Wettbewerb zwischen den beiden. Aber es geht auch ein bisschen um französische Salonmusik dieser Zeit. Aus meiner Sicht kann ich sagen, ich habe das Stück 2011 zuletzt gespielt. Es ist eine totale pianistische Hölle. Es ist eine Hölle. Insbesondere eine Variation, über die wir gleich sprechen werden, ist eine solche Hölle, dass hätte ich noch 1 Millimeter Platz im Hirn, würde ich einfach nur die ganze Zeit fluchen beim Spielen, und zwar laut. Geht halt nicht. Aber das Stück ist unabhängig von allem einfach absolut großartig, macht irren Spaß, glaube ich, zu spielen und auch zu hören. Und darüber unterhalten wir uns heute. Diese Höllenvariation stammt von Karl Czerny, dem letzten Schüler Beethovens und dem Lehrer von Franz Liszt. Karl Czerny war damals 1836, 37 gerade nach Paris gezogen, weil sein Schüler Liszt sagte, Czerny, du müsstest jetzt gegen Ende deiner Tage eigentlich endlich nochmal deinen großen Ruhm ernten. Czerny war ja derjenige, der diese über 800 Opusnummern verfasst hat und eigentlich diese Art beinahe industrielle Klavierausbildung auf Schnelligkeit, Treffsicherheit, Brillanz hervorgebracht hat und damit eigentlich eine unglaubliche Systematik, eine wirklich fast industrielle Systematik in die Klavierpädagogik reingebracht hat. Ja, aber ganz unabhängig davon war Czerny ein bedeutender Musiker seiner Zeit. Sowohl engster Vertrauter und Freund und Schüler Beethovens. Über dessen Klavierwerke er ein sehr wichtiges Buch geschrieben hat. Ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Aber Czerny war auch Vertrauter und Lehrer von Franz Liszt. Also er ist so eine Art Scharnierperson hier. Und Czerny spielt, wie du ja schon sagtest, im Grunde bis zum heutigen Tage für die pianistische Ausbildung eine ganz zentrale Rolle. Ich meine, das muss man auch mal machen, 376.000 Etüden schreiben und im Grunde sind sie alle irgendwie zumindest hübsch. Und ohne diese Vorarbeit, ohne diese unglaubliche Pionierarbeit hätte es Franz Liszt Pianistik nicht gegeben, es hätte Chopins Etüden auch nicht gegeben. Wir nehmen dieses Stück Hexameron ja aus verschiedenen Gründen dran. Zum einen vielleicht ganz persönlich, weil als wir anfingen miteinander zu sprechen, tatsächlich im Jahre 2011, tauchte plötzlich bei YouTube bzw. in einer Sammlung des Klavierfestival Ruhr eine Aufnahme auf, wo du dieses Stück spieltest. Und ich muss zugeben, ich hatte bis dahin noch nie was davon gehört. Ich glaube, viele Klavierfreunde kennen es auch tatsächlich nicht, so umso lohnender, sich hier damit zu beschäftigen. Denn kaum hat man einmal dieses Thema, dieses Duett aus dem Finale des zweiten Aktes der berlinischen Puritani gehört, geht einem das eigentlich förmlich nicht mehr aus dem Kopf. Du spieltest das damals mit einer derartig tollkühnen Virtuosität und einer draufgängerischen Temperamentshaltung, die mich wirklich so erstaunt hat, weil wir ja damals uns über Beethoven eigentlich unterhielten. Ja? Also plötzlich war da deine Virtuosenpranke sehr, sehr deutlich. Ja, du hast das Stück so seither dann nicht mehr so viel gemacht, oder? Ja, und das ist wirklich absurd. Also ich habe in der Zeit auch die 12 Liszt-Etüden zum Beispiel gespielt, die transzendentalen Etüden. Dann habe ich vorletztes Jahr gedacht, ach komm, bringst du mal die 12 transzendentalen Etüden wieder. Jetzt sind 9 Jahre vergangen und dann, du konntest die ja schon mal, kannst du jetzt auch noch mal. Überhaupt gar nicht. Es war wirklich frustrierend. Also ich fragte mich so ein bisschen, wie habe ich denn das gemacht 2011? Was war denn da los? Und das war aber so eine Zeit bei mir, so eine sehr, sehr, sehr expansive. Ich habe meinen damaligen Lehrer Matti Raikaljo 2006 kennengelernt. Und bei ihm fing ich an, mich so pianistisch expansiv zu verhalten, habe das Bosoni-Konzert gelernt und die Liszt-Etüden etc. etc. Hexameron. Ich kenne Hexameron wie so viele Stücke in meinem Repertoire im Grunde über Matti. Wir werden mehreren Werken in diesem Podcast begegnen, die ich ohne Matti wahrscheinlich gar nicht jemals angerührt hätte. Es ist, um das kurz zu rekapitulieren, für dich eine Zeit der Befreiung gewesen. Absolut. Also du hast dich aus den Schulen und aus bestimmten auch pädagogischen Disziplinen endgültig befreit und hast gesagt, so ab nun das, was jetzt wirklich mich interessiert und was mich. Ja. Hexameron, weil 6 verschiedene Komponisten beteiligt sind, vielleicht kann man das ergänzend noch sagen, es gab die Prinzessin Belgioioso, Cristina Belgioioso di Trivulzio, eine große italienische Freiheitskämpferin, die mit Mazzini und nicht Garibaldi, sondern Cavour befreundet war und dann eben doch als Hochverräterin aus Mailand fliehen musste. Mailand, wie ganz Norditalien, ja von den Habsburgern besetzt und kam dann eben nach Paris und hatte plötzlich diesen riesigen Salon, in dem Heine und viele prominente Intellektuelle dieser Zeit ein- und ausgingen. Und sie hatte irrsinnig viel Kapital und hat die Idee gehabt, für die italienischen Flüchtlinge ein Werk zusammenzustellen, das wirklich so viel Prominenz in eine Reihe bringt, dass es ganz viel Geld damit zu erlösen gibt. Und dann hat sie diese ganzen Komponisten angefragt. Darunter waren Franz Liszt selbst, darunter waren Johann Peter Pixis, Henri Herz, darunter waren dann Thalberg, da war Czerny und eben auch Chopin. Und das Problem war, dass Chopin nicht lieferte und tatsächlich auch nach dem anvisierten Termin ein halbes Jahr immer noch nicht geliefert hatte, sodass dann dieser 31. März 1837 nahe kam, an dem dieses Stück gemeinsam hätte aufgeführt werden sollen, von 6 verschiedenen Pianisten, nicht von einem. Das erklärt vielleicht auch die Häufung der Schwierigkeiten. Und dann überlappte sich mit einer anderen Entwicklung, nämlich der Rivalität, von der du sprachst, zwischen Thalberg und Liszt. Thalberg gerade erst ein Jahr so richtig in Paris, plötzlich die Sensation der Zeit. Ein ganz klassizistischer Pianist, der sich kaum bewegte, der unglaubliche Möglichkeiten hatte, sehr kantabel ja auch zu spielen wusste. Und der eine bestimmte Klaviertechnik, sagt man so, erfand, zu der wir gleich kommen, nämlich die Daumenmelodie. Auch ein Grund. Die baut er da ja ein, zum Glück. Baut er da gleich ein. Wie war das? Da gab es doch irgendwie auch einen Disput, wer diese Daumenmelodie wirklich erfunden hat. Also ich habe immer nur gehört, dass er dafür berühmt wurde, dass plötzlich in der Mitte ganz legato, ganz kantabel sich irgendwelche Linien auftaten, während auf der rechten Seite die großen virtuosen Galanten waren und auf der linken auch. Und man dachte, welche dritte Hand, die man ihm ja nicht ansah, mag das hervorbringen. So. Genau. Dass sich das Ganze jetzt zu so einem riesigen Krieg zuspitzte, vielleicht sprechen wir davon auch gleich noch, hat ja wohl damit zu tun, dass Liszt sich dazu hinreißen ließ, ganz furchtbare Schmähung über Thalbergs nicht vorhandenes kompositorisches Talent von sich zu geben in der Presse. Und das führte natürlich dann dazu, dass das so ein bisschen zum Sensationsthema wurde. Genau. Vielleicht willst du uns einfach mal kurz zeigen, wie das losgeht. Liszt war ja derjenige, der dieses ganze Stück im Grunde redigiert hat. Ich darf jetzt also das Thema spielen. Zur Erklärung, das Thema, ich spiele jetzt nur mal die rechte Hand. Klingt eigentlich ganz einfach, Problem. Der Text, vielleicht kann man das ganz gut sagen, suoni la tromba intrepido, wenn Schlachttrompeten Tönen eil ich zum blutigen Streite, mutig dem Tod entgegen für Freiheit und Vaterland. Also richtig eine patriotische Hymne, die immer wieder dann auch in Sizilien verwendet wurde. Das Stück ist ja erst 1835 in Paris uraufgeführt gewesen. Es war also so ein typischer Opernsensationserfolg, auf den sich dieses Variationswesen ja immer sehr gerne draufsetzte, sobald es dann irgendwie ginge. Genau, und da hast du diesen wahnsinnig pathetischen, tollen, inspirierenden Text. Zwei tiefe Männerstimmen, die das gemeinsam singen. Zwei tiefe Männerstimmen. Allegro Marziale. Hast du Lust, einfach die letzten Takte in dieses Thema hineinzuspielen? Sodass wir genau. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, Liszt wäre nicht Liszt, wenn es Ruhe, wenn es da nicht irgendwas in dem Thema gäbe, was sehr, sehr, sehr schwer ist. Und das ist die linke Hand. Die linke Hand spielt nämlich unaufhörliche Triolen, also 1, 2, 3, 1, 2, 3 in Oktaven. Also ich versuche mich jetzt durch dieses Thema durchzumanövrieren. Nochmal, ich habe dieses Stück vor 10 Jahren zuletzt gespielt. Es bedurfte Herrn Zibinskis eleganter Persistenz, dass ich jetzt irgendwie hier sitze und mich dreimal überkreuzige und denke, oh Gott, hoffentlich schaffe ich es. Also, los geht's. Hallo Nachbarn. Jünger. Geht doch. Erste Variation, Sigismund Thalberg. Jetzt komme ich zu der Daumenmelodie. Das ist jetzt natürlich sehr schwierig, das zu beschreiben, ohne dass ihr das seht. Also, sagen wir mal, die normale, geläufige Aufteilung. Nehmen wir ein Stück wie Mozarts C-Dur-Sonate, die sogenannte Sonata Facile. Links, glaube ich, kann man sich leicht bildlich vorstellen, spielt eine Begleitstimme. Die sogenannten Alberti-Bässe. Alberti-Bässe. Und rechts spielt die Melodie. Und wenn ihr jetzt mal auf eure Hand schaut, dann habt ihr einen Daumen, einen Zeigefinger, einen Mittelfinger, einen vierten und dann den kleinen Finger. So. Jetzt spielt der Daumen den ersten Ton, zum Beispiel der Zeigefinger den zweiten und der vierte Finger den dritten. Der sogenannte Fingersatz. So, jetzt stellt euch mal vor, ich würde diese Melodie nur mit dem Daumen spielen. Also ein Legato, gebundenes Spiel, ist in dem Moment nicht mehr möglich. Aber wenn ich nur mit dem Daumen spiele, sind ja die anderen vier Finger frei. So, jetzt stellt euch mal vor, ich spiele die gleiche Melodie mit dem Daumen, während der andere Teil der Hand über dem Daumen eine andere Begleitmelodie spielt. Ich mach's mal langsam. In dem Moment spielt quasi die obere Hälfte meiner Hand und der Daumen die Melodie. Das ist das Prinzip der Daumenmelodie. So, Thalberg, gleich in dieser ersten Variation, benutzt diese Technik der Daumenmelodie, nämlich folgendermaßen. Daumen spielt. Daumen spielt. obere Hälfte der gleichen Hand spielt. Das ist die Daumenmelodie. Und Liszt benutzt das unglaublich häufig dann später in seiner berühmten Norma-Paraphrase. Wo einfach der Daumen sich sogar auf zwei Hände aufteilt. Also rechts, links, links. Also dass das quasi Liszt, wie so häufig, nimmt eine gute Idee und verwandelt sie in eine einzigartige. Aber das ist im Grunde die Daumen. Das Ganze hängt sehr stark vom gekonnten Pedalgebrauch natürlich ab, ja, normalerweise. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt Legato spielen möchte. Ja. Franz Liszt ist derjenige, der dieses Werk kompiliert und redigiert hat und kann natürlich schon ein bisschen als boshafte Geste verstanden werden, dass gleich die erste Variation Thalberg abfrühstückt, nach der er dann in der zweiten Variation seinen Auftritt hat, oder? Ja, wobei später in der letzten Variation, wenn Liszt allen Komponisten nochmal die Bühne bietet, insofern natürlich auch eine genialische Großzügigkeit in den Tag legt und sagt, die Coda, also das Grande Finale, ist wie so eine Art gemeinsamer Auftritt, bringt er den Thalberg gleich als erstes nochmal wieder. Also wir haben uns ja, glaube ich, häufig über dieses Thema unterhalten. Es ist ja mitnichten so, dass klassische Musiker oder Komponisten in dem Fall, nur weil sie sowas Herem nachgehen wie der hohen Kunst, irgendwie gute Menschen waren. Es ist auch wirklich schwer in dieser Welt gute Menschen zu finden. Schumann war schwierig, Brahms war schwierig, von Beethoven ganz zu schweigen, Bach war kein besonders netter Charakter. Du gehst irgendwie von einem zum nächsten, Mahler war sehr, sehr schwierig. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht, aber Liszt war einfach ein großer Mensch. Also das, glaube ich, kann man schon sagen, der unglaublich vielen geholfen hat, unglaublich viele Musiker unterstützt hat und einfach großzügig war in seinem Tun. Wobei diese Geschichte natürlich jetzt wirklich insofern paradox ist, als er sich da ja wirklich zu dieser ständigen Provokation hat hinreißen lassen. Ja. Und, trotzdem war Thalberg ein bekannter Mann. Hat dann über Thalberg gesagt, das sei der Einzige, der Klavier und Geige zugleich spielen würde. So nach dem Motto, das ist eigentlich ein bisschen zu feminin vom Stil her. Ja, Thalberg war ein berühmter Mann seiner Zeit. Was hat die Prinzessin gesagt? Die Prinzessin hat ja dann gesagt, Thalberg ist der Erste, aber Liszt ist der Einzige. Genau. Wie ist das heute mit der Rivalität? Wie ist das unter lebenden Pianisten Anfang 30? So, gibt es da solche Dinge auch, dass sich Pianisten irgendwie meinen, sie konkurrierten direkt miteinander oder würden miteinander verglichen oder sowas? Es soll ja Journalisten geben, die solche Dinge ab und zu mal zu konstruieren versuchen. Genau, ich glaube, nur tendenziell gelangweilte Journalisten großer Zeitungen schreiben Rivalitäten gleichaltriger Pianisten hoch und Pianistinnen. Ich kenne keinen einzigen dieser Fälle und ich bin wirklich dankbar über jede Kollegin und jeden Kollegen, der mir über den Weg läuft, wo ich einfach sagen muss, okay, ich schaue rauf und könnte von dir nur lernen. Also was für eine großartige Situation. Und wie gesagt, alles andere sind langweilige Zeitungstexte. Ist dieses Vergleichen eigentlich ein bisschen aus der Mode gekommen? Ich frage mich das jetzt gerade selbst, also als ich so sozialisiert wurde, war ja auch der Plattenvergleich immer noch ein sehr beliebtes Genre. Und irgendwo steckte dahinter ja implizit oder auch explizit immer der Wunsch, die optimale Aufnahme herauszufinden, die jetzt andere zu deklassieren verspricht. Ich las irgendwie Lieblingsstück von uns beiden über den Mr. Solemnis und es hieß dann, es gibt eigentlich gar keine befriedigende Aufnahme. Toscanini hat ein tolles Orchester, aber einen furchtbaren Chor. Klemperer hat eigentlich einen ganz guten Chor, aber die falschen Tempi. Und so wurde eigentlich von irgendeiner imaginären Richterposition aus immer darüber gesprochen. Das scheint doch heute eigentlich einer sehr erfreulichen Artenvielfalt gewichen zu sein, oder? Ja, und ich finde das auch schön. Und nochmal, es gibt ja immer einen Unterschied zwischen ich finde, das und es ist. Wenn ich finde, XY ist der schlechteste Beethoven-Pianist der Welt nach der Mondlandung und wenn ich ihn höre, welken mir die Ohren ab, total legitim. Aber wenn das so was Objektivierendes bekommt und dann auch noch Rivalitäten hochgeschrieben werden, die es nicht gibt, dann wird es halt einfach so ein Augenroller. Das Interessante an diesem Sigismund Thalberg ist ja, dass der nachher wirklich eine sehr, sehr interessante internationale Karriere gemacht hat. Mit langen Tourneen in die USA, nach Brasilien, in Kuba war er, hat also 20, 30 Jahre wirklich noch sehr, sehr viel konzertiert, sehr erfolgreich, ohne aber eigentlich wirklich interessante Sachen zu schreiben. Während Liszt, damals ja auch erst 25 Jahre alt, man muss sich das immer mal vor Augen halten, das ist März 1837, Liszt ist Jahrgang 1811. Und der ist da wirklich gerade 25 Jahre alt, geht meines Erachtens mit einem unglaublich selbstbewussten Griff schon rein. Jetzt in seiner zweiten Variation geht er ja harmonisch richtig über die Dörfer und hält sich pianistisch ein bisschen weiter zurück, weil das ja in anderen Kontexten kommt, oder? Schreibt Liszt eine Art freie Fantasie. E-Dur auf einmal. Und wird jetzt plötzlich sehr pathetisch. Cestur. E-Moll. Nur mal so, in der linken Hand, was jetzt gerade passiert, Imitation, ja? Ist die Daumenmelodie. Moll-Sonate ein bisschen vom Stil, oder? Erzählen Sie mal bitte etwas über den Herrn Pixis. Ja, der Herr Pixis ist der älteste dieser sechs Komponisten, Jahrgang 1788, aus Mannheim stammend, hat tatsächlich auch bei Albrechtsberger studiert, dem Kontrapunktlehrer von Beethoven in Wien. Und das Interessante an diesen ganzen Pianisten, die sich damals in Paris trafen, ist, dass eigentlich niemand von denen Franzose war oder aus Paris stammte, sondern dass die sich alle aufgrund der Salonkultur dort, aufgrund der vielen Klavierfabriken, Erard, Pleyel, Henri Erz selbst hatte ja dann seine Klavierfabrik, und dieser sehr, sehr dramatischen Verbesserung der Klaviermechanik dort trafen, 1837. Das ist ja tatsächlich die Phase, wo diese Dinge beinahe durch die Decke gehen. Also es gibt ja die Entwicklung, dass sich einerseits der Umfang der Klaviere auf über 7 Oktaven erweitert, es gibt die zunehmende Spannung der Saiten. Es gibt dann ja irgendwann die Kreuzbespannung, dann ab 1860 den Vollerzgussrahmen, was natürlich dann sehr viel mehr Spannung und Stabilität ermöglicht, und die Repetitionsmechanik, also wie schnell ein Ton wiederholt werden kann. Das ist vielleicht was, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Das ist ja was, was auf den alten Tangentenflügeln sehr leicht ging und auf den Hammerflügeln, wo dann der Hammer ja wieder zurückkehren musste an die Saite, sehr viel schwerer zu erreichen war. Und da haben die alle wie verrückt rumgedoktert. Ja. Innerhalb kürzester Zeit hat sich dann manuell, also die Spieltechnik, aber eben auch die Instrumententechnik so stark entwickelt. Ja. Deswegen natürlich auch diese Begeisterung über die Möglichkeiten, die sich da eröffnen, an Klang, an orchestraler Macht. Ja. Nächste Variation klingt, das ist, also sage ich jetzt mal vollmundig, obwohl ich, wie gesagt, das ist 11 Jahre her, 10 Jahre, klingt ehrlich gesagt schwerer, als sie ist. Sehr vollgriffig, sehr virtuos, heißt Variation 3 Di Bravura, bravourös zu spielen, ist eigentlich, wenn man es dann eine Woche übt, echt okay. Also. Diese Woche hast du dir jetzt genommen, unterstellen wir damit. Absolut, absolut, absolut. Was ihr übrigens nicht wisst, ne? Wenn die beiden Herrschaften hier, wenn die weg sind, übe ich. Wir tun nämlich nur so, als ob das hier live ist. Dann liefere ich das nach, dann wird das reingeschnitten und zwar Takt für Takt. Und dann werden unsere Grinser auch wieder reinmontiert. Genau. Und dann werden die Grinser wieder reinmontiert. Ja. Richtig, richtig, richtig. Richtig, ja. So, bravo, bravo, bravo, das ist fantastisch. Nein. Vielleicht magst du mal die linke Hand. In einer Woche lege ich es nochmal vor. Das ist alles total bestimmbar. Die linke Hand mal zeigen, weil da merken wir natürlich, dass die linke Hand zu Beginn der dritten Variation, weil man merkt, der Anspruch ist halt dann doch letztlich der gleiche. Ein bisschen Ragtime. Genau. Genau. Wir haben ja gesagt, wir behandeln dieses Stück auch ein bisschen stellvertretend für die Fülle an virtuosen, klingelnden Stil-Brillant-Variationen. Hier ist es, glaube ich, ganz gut zu sehen, was damit mal gemeint war. Ich meine, das ist ja immer dabei noch. Haben wir noch gar nichts getroffen. Es ist ja immer noch beeindruckend. Es macht auch immer noch unglaublich Spaß zu hören und zu spielen, habe ich den Eindruck auch. Also vor allem deine rechte Hand schien ja jetzt auch sehr Spaß zu machen. Ja. Dennoch kann man da ermessen, welche unglaubliche Mühe die besten Komponisten aufwerten mussten, um diese transzendentale Virtuosität, von der wir ja immer mal wieder sprechen werden, also eine, die dann doch auch die Vorstellung ins Poetische überschreitet. Und in dieser Variation zum Beispiel, du hast ja vorhin gesagt, Liszt tut vielleicht dem Thalberg nicht so einen Gefallen, stellt das gleich als erstes, schreibt dann eine sehr, sehr ambitionierte zweite Variation. Das ist genau das richtige Wort. Und vielleicht verliert ja Thalberg dadurch. Kann sein, was er mit der Pixies-Variation macht. Das ist, glaube ich, wirklich ein echter Niederschlag, weil Liszt quasi direkt im Anschluss an Herrn Pixies Variation ein sogenanntes Ritornello anhängt. Er hat ja drei Interludien hineinmontiert. Und dieses Interludium ist gleich ab Takt 1 so viel spannender und besser als die gesamte vorherige Variation, dass es wirklich kracht. Also, ich spiele jetzt mal den Schluss der Pixies-Variation. Sie endet hier. Alles, was danach kommt, ist Liszt. Pass mal auf. Also ich meine, das Interessante an Liszt's Entscheidung ist ja auch, dass er diese virtuosen Variationen damit natürlich, wie man so sagen würde, ins Relief setzt. Gell? Während die so relativ banal auf ihrem Astor-Marschthema beharren, hat er dann natürlich eine Fülle an harmonischen Nebenstufen und auch dramatischen Zwischentönen, wenn man so will, die dann diesen relativ straightforward geschriebenen Stücken auch wieder Wirkung verschaffen, oder? Genau, jetzt kommt die Variation 4. Henri Hertz mit seiner brillanten rechten Hand. Genau. Was eine typische, zu der Zeit sehr elegante, virtuose, umschmeichelnde, umspielende Variation ist. Das ist dieser Stil Brillant eigentlich, der so von Hummel und diesen Leuten herkommt. Moscheles dann auch, oder? So. Legato e grazioso, dolce, espressivo. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, welche Klangästhetik das ist. Man sprach ja damals, glaube ich, so vom Jeu perlé, gell, diesen geperlten. So was zu arbeiten macht unglaublich Spaß. Was für ein Typ muss der Liszt gewesen sein in dieser Umgebung? Also er ist da jetzt umgeben von diesen Salonkönigen, von diesen sehr geschmeidigen, sehr eleganten, im Prinzip vollkommen in der klassizistischen Ästhetik verhafteten Pianisten und Komponisten. Und jetzt ist hier plötzlich dieser dämonische, alle Gliedmaßen beim Spielen einsetzende, viele Klaviere zertrümmernde, absolut geniale Typ, der ja an Paganini letzten Endes auch Maß genommen hat. Wie hat man sich das vorzustellen? Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich Angst eingejagt hat, Bewunderung und Angst. Aber ehrlich gesagt kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich bestimmte Werke von Liszt sehe, vor allen Dingen aus der frühen Zeit, die pianistische Anforderungen stellen, wo ich mich einfach frage, wie geht das überhaupt physikalisch? Wie schnell kann eine Hand von ganz unten nach ganz oben springen? Wie geht das? Dazwischen noch was artikulieren. Und dazwischen noch was anderes machen, genau. Und dann siehst du aber so Kopien von alten Plakaten und dann steht da, Franz Liszt spielt heute Abend und dann steht da dieses Stück. Wie ging das? Und das ist atem- und für mich zumindest auch sprachberaubend. Es gab so Mitte des 20. Jahrhunderts einen ganz, ganz bedeutenden großen ungarischen Pianisten, György Cifra, der ein tragisches Leben gelebt hat und der meiner Meinung nach Liszt gespielt hat wie kein Zweiter, dieses rhapsodische, freie, sinnliche, ja, wie so vulkaneske Spiel. Ja. Wir tun das auf die Website als YouTube-Hinweis, jedem empfehlen, sich das anzuschauen, oder? Schaut euch mal an, Stücke, Cifra spielt ungarische Rhapsodien, Cifra spielt kleine Liszt-Etüden. Das ist absolut atemberaubend. Galopp-Chromatik und solche Sachen. Galopp-Chromatik ist dieses berühmte Liszt'sche Virtuosenstück. Wo viele, viele gespielt, niemand wie Cifra. Und ich stelle mir einfach mal vor, wie jemand zum ersten Mal Cifra hört. Das Faktor 100. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation, irgendwie das goldene Zeitalter der großen Pianisten des 20. Jahrhunderts, irgendwie sowas. Und da erzählt der ungarische Pianist Tamás Vajdasági, erzählt vom ersten Mal, als er Cifra hörte, dass er mit einem Freund an eine Bar ging, reinkam, es war sehr voll, und zwei Pianisten vierhändig hat spielen hören. Und erzählt diese Szene von dieser Szene und sagt, dann drehe ich mich zu meinem Freund um und sage, wer sind die zwei Pianisten, die da heute spielen? Und der sagt, das sind nicht zwei, das eine, da heißt Cifra. Ja. So, also dieses Gefühl, ja, und das Faktor 100 muss ja ein Liszt ausgelöst haben. Und wenn dann zu dieser, ja wirklich mit Worten nicht mehr zu beschreibenden pianistischen Gewalt diese kompositorische Genialität und Urgewalt hinzukommt, der hat ja unfassbar viel geschrieben. Das ist schon ziemlich einzigartig. Und er hat dirigiert. Er hat den Lohengrin uraufgeführt. Er hat gefördert wie kaum ein Zweiter. Er hat das Klavier revolutioniert. Er hat Texte geschrieben. Er hat Transkriptionen geschrieben. Also wie war das? Leslie Howard, ein Pianist, hat den gesamten Liszt aufgenommen. Wie viele Platten waren es? 60 oder irgend sowas. 90? Also unfassbar viel. Also die Leistung von Liszt überhaupt zu ermessen, ist ja fast nicht möglich. Fast es gibt ja Leute, die sagen, wenn man nur Liszts Transkription hätte, hätte man das Repertoire des 19. Jahrhunderts sehr gut rekonstruieren können, weil er fast alles in irgendeiner Weise bearbeitet hatte. Genau. Immer im Zeitalter vor der elektronischen Tonaufzeichnung, muss man sich vorstellen. Er hat das Klavierrezital erfunden. Er hat sich um die Aufführung der Beethovenschen Werke oder überhaupt das Repertoirebildung bemüht. Er hat die Hammerklaviersonate von Beethoven uraufgeführt. Er hat als Herausgeber agiert, als Lehrer, nochmal, als Komponist, als Pianist, als Denker, als Schriftsteller, als Dichter, als Dirigent, etc. Also es ist als wirklich, Kulturpolitiker in Weimar und so weiter. Als Kulturpolitiker in Weimar. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja. Variation 5 ist die erwähnte Variation von Carl Czerny, Vivo e Brillante. Würdest du mal einfach mal andeuten wollen, was die jetzt doch vor allen anderen so teuflisch macht? Ich weiß noch, als ich damals mit Matti Raikaljo, mit meinem Lehrer, drüber sprach, über das Stück sagt er, once you reach Variation 5, the Czerny Variation, that's effing hell, hat er mir damals so gesagt. Also F, hell. hat sich dann ein bisschen lustig gemacht über mich, aber er hat recht behalten. Also, ich deute es mal langsam an. Con Bravura, anders aber als Herr Pixies Variation, ist diese hier wirklich schwer. Ich spiele sie mal langsam, erstmal. Und sie ist auch langsam sehr schwer. Also, Hand ist müde. Und dann setzt Liszt quasi Attacker ein mit einer Art großen, sagen wir, Finalcoda. Kann man das so sagen? Na, es ist ja jetzt nochmal ein weiteres Interludium, weil dann nachher nochmal der Chopin kommt. Weiteres Interludium, aber ein Interludium, das nochmal durch Harmonien wandert und verschiedene pianistische wollen wir das einmal ganz kurz zeigen? Das ist ja das Thema, was jetzt hier mein gleich Puls wieder... Mein Puls ist gerade ein bisschen schnell. Deswegen rede ich Moment. Ach so, danke. Das Motiv, was Liszt jetzt hier gleich wieder reinbringt, ist ja das, mit dem er das Stück eröffnet hat. Also er schafft genau. Es genialerweise sofort wieder die zyklische Erzählung, die genau. Große Narration fortzusetzen eigentlich. Sekunde, ich muss blättern. Hier... Leistungsverhältnis stimmt echt nicht. Mein Handgelenk tut mir so weh. Jetzt Recitativo. Ähnliches hatten wir nämlich schon in Variation 2. Vielleicht kann man an der Stelle ganz kurz was Grundsätzliches zur Problematik von Variationen sagen. Wir kommen ja da immer wieder drauf zurück. wenn man es blöd anstellt, sind Variationen eine furchtbar repetitive, quasi parataktische Form. Es werden Dinge nebeneinander gestellt, bleiben eigentlich immer in der gleichen Grundharmonie, könnten sich immer fortsetzen, ohne dass was substanziell Neues käme. Was Liszt jetzt macht, ist ja fast so was genuin Opernhaftes, dass er sagt, es gibt einen bestimmten Schatz an Motiven, die er neu dazugebracht hat, wobei dieses da-di, da-di, da-da, da-dam ja eigentlich nur eine Umkehrung ist dessen, was in dem eigentlichen Marsch passiert. Und jedes Mal, wenn das Ganze zu weit auseinander zu fliegen droht, rafft er damit die Handlung wieder zusammen, treibt sie sofort wieder voran, beschleunigt das Ganze, nimmt aber auch diese Bewegungsenergie auf, die Czerny vorher da eigentlich entfaltet hat und setzt sich dann auch oben drauf. Also diese Art von Redaktions- oder Zusammenfassungsprozess ist einfach irrsinnig souverän gemacht. Und jetzt muss er ja von dieser sehr bewegten Czerny-Variation zu der Chopin'schen Larghetto-Variation rüber, also zu dem größten möglichen Gegensatz vermitteln. Und das findet hier jetzt gerade statt. Vielleicht willst du diesen Übergang kurz spielen. Moment, welchen Übergang meinst du? Den genau. Den jetzt in die Chopin-Variation, genau. Jetzt kommt wieder Liszt. Und geht an den Anfang zurück. Diese sehr impressionistischen Klänge waren jetzt wieder Liszt. Also welches riesige Spektrum er hier durchmisst, kann man jetzt so ein bisschen sich vorstellen. Dürfen wir noch mal ganz kurz zu Chopin zurückkommen? Ihr Lieben, nehmt das bitte als ein Versprechen. Igor Levit ist ja nicht alle Tage mit Chopin zu hören. Hier gibt es jetzt diese plötzliche Variation. Chopin variiert eigentlich so gut wie nichts. Das Thema ist in alter Form erhalten, nur komplett neu harmonisiert, ganz anders gesetzt und man glaubt vom ersten Takt an zu erkennen, das kann nur Chopin sein. Willst du ein bisschen zeigen, wie er die Begleitung setzt, wie er dieses klangliche Fluidum herstellt, was einen sofort... Genau, also wir haben eine triolische Begleitform in der linken Hand, aber nicht nur einfach mit Einzeltönen, sondern mit Intervallen, die sich auch verändern und dadurch bekommt das Ganze etwas Melodisches, etwas sehr Dreidimensionales. Thank you. Wisst ihr, ich kann euch sagen, das ist eine dieser Utopien von mir in meinem pianistischen Leben und einer der Gründe, weshalb ich Chopin zwar so unglaublich gerne höre, aber im Grunde jedes Mal vor die Wand fahre, wenn ich versuche, ihn zu spielen, und das ist die Kunst dieser linken Handbegleitung. Also es gibt in meinem Leben so eine Art irgendwie unsterbliche Geliebte an Klavierstück, mit dem ich mich immer wieder privat beschäftige und buchstäblich den Atem verliere darin, nämlich Chopins unglaublich tolles Nocturne Opus 55 Nummer 2. Ich habe es nie gespielt. Aber da ist es so, dass dieses einfach nur eine Begleitung, aber auch für mich beinahe unerklärliche Weise eine solche Kunstfertigkeit und eine solche Überlegenheit, eine solche Gestaltungsmacht erfordert, das mir wirklich den Atem raubt. Und darüber liegt dann diese unendliche Melodie, die wirklich nie endet. Und ein bisschen ähnlich, natürlich nicht ansatzweise so kompliziert, ist das eben hier. Weil ich glaube, intuitiv merkt ihr alle sofort, ist es eben nicht einfach nur oder das, sondern es ist eine Begleitung mit einem unglaublich reichen Eigenleben. Und allein daran könnte man jetzt stundenlang arbeiten, wie klingt jeder Intervall. Die Melodie liegt in E-Dur, eigentlich ganz plain, und trotzdem glaubt man an ganz schillerndes harmonisches Lied. Genau. Und so weiter, ja. Und diese Gegenüberstellung mit diesem Gis-Dur dann mittendrin, das ist auch typisch Chopin, oder? Ganz typisch. Dass sich so zwei Tonarten einander gegenüberstellen. Ganz, ganz tolle Variation. Wir sprechen schon lange über dieses Stück. Willst du uns das Ende kurz zeigen? Wie geht das Ganze aus? Du sagtest, es gibt dann nochmal diese Rekapitulation. Genau, alle Variationen kommen einmal drin vor. Es gibt eine Art kleine Einleitung. Wie so ein riesengroßer Doppelpunkt. Tanz in der Dorfschenke ein bisschen genau. Eigentlich. Genau. Und jetzt kommt der erste Teil dieses Finales, nämlich exakt so beginnt Thalbergs Variation. Und so weiter. Dann kommt Henriettes Variation, nämlich. Und so weiter. Dann kommt ein kurzer Moment Pixies. Und am Ende kommt. Wo ist denn der Czerny hin? Wir haben ihn gleich. Da kommt er gar nicht mehr. Doch, sollte eigentlich. Achso, hier. Mit Sprüngen von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Und dann kommt im Grunde in großen Oktaven, ja, eine Schlusscoda. Mal gucken, ob ich die noch kann. Irgendwann kann ich es wieder. Hört euch einfach auf YouTube das an. Das war, glaube ich, wirklich spannend. Das ist 10 Jahre her. Hast du eine Ahnung, in welchem Körpergedächtnis, in welchen Synapsen die Erinnerung an dieses Werk gespeichert ist? Nein. Wo holst du das her? Weiß ich nicht mehr.